Bier hat uns alles gegeben. Hopfen und Malz und es geizte nie. Bier gibt dem Sinn ein Leben. Wer, wenn nicht wir oder wir? Bier hat uns niemals verlassen. Fror auch die Welt und zwar warm. Bier ist die Mutter der Massen. Wir tragen 6 Stück pro Arm. Lieber Bier, lieber saufen wir. Drum, Genossen, erhebet das Glas. Schließlich sind wir nicht nur zum Vergnügen hier, sondern wollen auch richtigen Spaß. Wer das Trinken beleidigt, ist dumm oder schlecht. Wer die Braukunst verteidigt, hat immer recht. Trinket fröhlich euch tot nach dem Reinheitsgebot. Die paar Bier, die paar Bier, die paar Bier. Bier hat uns immer geschmeichelt. Drum sank im Kampfe uns nie der Mut. Hat uns den Gaumen gestreichelt. Trinke und gleich wird dir gut. Was, wenn uns Trübsinn und Stille, Trauer und Schwermut bezwingt? Wenn man mit knapp 2 Promille völlige Freiheit erringt. Die paar Bier, die paar Bier, die versaufen wir. Drum, Genossen, erhebet das Glas. Schließlich sind wir nicht nur zum Vergnügen hier, sondern wollen auch richtigen Spaß. Wer das Trinken beleidigt, ist dumm oder schlecht. Wer die Braukunst verteidigt, hat immer recht. Trinket fröhlich euch tot nach dem Reinheitsgebot. Die paar Bier, die paar Bier, die paar Bier. Bier lässt gemeinsam uns streben. Mauern zu bauen für den großen Plan, in 2 Nationen zu leben. Vorwärts, Genossen, pack an! Noch einen Stein, eine Kelle, bald ist die Mauer vollbracht. Prost, noch ein Bier auf die Schnelle und in 2 Deutschlands erwacht. Die paar Bier, die paar Bier, die versaufen wir. Drum, Genossen, erhebet das Glas. Schließlich sind wir nicht nur zum Vergnügen hier, sondern wollen auch richtigen Spaß. Wer das Trinken beleidigt, ist dumm oder schlecht. Wer die Braukunst verteidigt, hat immer recht. Trinket fröhlich euch tot nach dem Einheitsgebot. Die paar Bier, die paar Bier, die paar Bier! So, jetzt sind wir auf. Reicht.